Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, servus und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Hätte ich nicht einen Plan gehabt, die anderen Apps, die ich in den letzten Tagen vorgestellt habe, vorher vorzustellen, also so wie ich sie vorgestellt habe, hätte ich die folgende App bzw. den folgenden Dienst an sich insgesamt schon viel eher vorgestellt bzw. darüber gesprochen. Die Rede ist von Google Photos, die auf der Google I.O. In Klammern Keynote vorgestellt wurde. Google Fotos kennt man im Prinzip schon. Den Dienst gab es nämlich schon bei Google Plus. Sprich, wenn ihr ein Google-Konto hattet und euch bei Google Plus angemeldet habt, dann konntet ihr einmal einstellen unter iOS und unter Android, dass die Bilder direkt vom Smartphone automatisch in die Cloud geladen wurden. Ich glaube, da war es bis 2048 mal 2048 Pixel war gratis. Alles darüber wurde auf euer Google Drive Speicherkontingent angerechnet. Inzwischen gibt es und es gab auch einen Desktop Uploader für iOS. Ach Quatsch, für Mac OS X und für Windows. Nun wurde Google Fotos als Dienst von Google Plus getrennt. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, darüber kann man streiten. Auf jeden Fall, ja, es wurde getrennt. Es gibt im Prinzip gar nicht so viele Neuerungen. Es gibt sowohl für iOS eine extra Google Fotos App, eine überarbeitete Fotos App für Android und es gibt auch wieder einen Desktop Uploader. Die Links findet ihr alles in den Shownotes zur heutigen Folge 339. Ihr könnt, jetzt wird es folgendermaßen unterschieden. Entweder ihr ladet Bilder in hoher Qualität hoch, das ist glaube ich bis 16 Megapixel und dazu steht dann folgendes, klar, hohe Qualität, kostenloser, unbegrenzter Speicherplatz, hervorragende Bildqualität bei verringerter Dateigröße oder ihr ladet es in der Originalgröße hoch, das betrifft ja die meisten Smartphones sicher nicht, weil Kameras über 16 Megapixel, na gut, Sony hat das, aber vielleicht höchstens interessant noch für DSLR-Nutzer ansonsten. Das ist dann volle Auflösung und das wird auf das Speicherkontingent angerechnet. Dann kann man noch einstellen, ob zum Beispiel vom Desktop auch RAW-Dateien hochgeladen werden sollen oder auch eben nicht. Kommen wir jetzt zu den technischen Daten der App. Ich glaube, der Desktop-Uploader ist irgendwas um 12, irgendwas Megabyte groß. Ladet ihr einfach runter und installiert das Teil, wie man das halt so kennt. Die iOS-App ist gratis, ist universal, also auch für das iPad 53 Megabyte groß und Version 1.0.1 liegt vor, heißt Google Fotos. Dieselbe App unter Android heißt nur Fotos. Die technischen Daten dort sind... Ich kann es euch nicht sagen, weil unter weitere Informationen nichts steht, außer erforderliche Android-Version 4.0 oder höher. Vielleicht liegt das am Gerät oder so, wie groß es ist. Ich weiß es jetzt nicht. Was machen denn diese Apps? Ja, die sorgen halt dafür, ihr loggt euch da ein und dann könnt ihr sagen, hier, ladet doch mal bitte alle meine Bilder vom Smartphone in die Google Cloud. Das Icon ist sowohl unter iOS wie unter Android schön. Unter iOS erinnert es mich tatsächlich so ein bisschen an, es erinnert mich stark an das Icon der iPad Camera Roll. Wenn ihr die App startet, seht ihr einmal die Fotos an sich. Das sind alle Fotos auch, glaube ich, die ihr auf dem Gerät habt. Ja. Wenn ihr nach links wischt, landet ihr im sogenannten Assistenten. Der ist so ein bisschen aufgebaut wie mit den Google Now Karten. Da ist dann zum Beispiel irgendwie steht da, wenn Bilder gesichert werden oder wenn automatisch aus Bildern zum Beispiel Animationen erstellt werden oder so. Das ist, was man kannte unter Google Plus Auto Awesome. wenn ihr von Fotos aus nach rechts wischt, landet ihr in der Ansicht, wo ihr einmal angucken könnt, eure Alben, die erstellten Filme, weil man kann die mit Google Plus, beziehungsweise jetzt mit Google Fotos auch so Filmchen erstellen mit ein bisschen Musik und so. Und ihr könnt dann noch auch die Geschichten erstellen. Das ist ja im Prinzip wie so ein virtuelles Fotobuch. Wenn ihr sowas selbst erstellen wollt, ihr seid jetzt auch auf dem iPhone nicht darauf angewiesen, dass Google da Magic macht, sondern ihr könnt einfach auf das ein Plus gehen und dann könnt ihr ein Album erstellen und Bilder da einordnen. Ihr könnt einen Film erstellen, eine Geschichte, eine Animation, im Prinzip ja bewegte Animation halt und oder eine Collage. Sehr interessant ist ebenfalls noch der Suchen-Button, der in beiden Apps prominent platziert ist, am unten rechten unteren Rand. Wenn ihr darauf geht, dann sind eure Apps, eure Bilder natürlich einmal schon sortiert, vorsortiert in Orte. Zum Beispiel Priesdorf oder Kappeln oder Berlin oder Frankfurt oder wo auch immer ihr Bilder macht, wenn ihr natürlich eure Bilder aufnehmt mit Geokoordinaten. Darunter Dinge, sowas wie Himmel, Wälder, Seen, Blumen, Essen, Hunde, Katzen, Eichhörnchen, was auch immer. Und darunter Arten, Videos, erstellte Dateien oder die Bilder in Google Drive. Selbstverständlich könnt ihr auch oben selber suchen nach zum Beispiel Bildern vom 19. Januar oder ja, wonach ihr auch immer suchen möchtet. Die App verrichtet den automatischen Upload auch unter iOS ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert technisch. Auf jeden Fall funktioniert es wunderbar. Ihr könnt natürlich irgendwie auch sagen, dass es nur über WLAN, ich glaube, ihr könnt es sagen, dass es nur über WLAN hochgeladen werden soll. Während ich hier den Podcast natürlich nicht beende, gucke ich noch einmal. Ich gehe mal in die Einstellungen und sichern und synchronisieren. Genau, ihr könnt einstellen. Also standardmäßig ist es eingestellt, dass es nur über WLAN geht. Ihr könnt dann noch sagen, Videos werden über das mobile Netz gesichert und Fotos werden über das mobile Netz gesichert. Das ist sicherlich nicht so sinnvoll, besonders in Deutschland mit wenig Datenvolumen. In den Einstellungen könnt ihr auch sagen, ob Fotos und Videos aus Google Drive in der Fotogalerie angezeigt werden sollen. Ihr könnt sagen, wenn ihr Bilder teilt oder einen Ordner mit Bildern teilt, dass die Standortinformationen entfernt werden sollen und ihr könnt den An- und Ausschalten bei neue Kreationen vorschlagen. Das heißt, Assistenzkarten in dem Assistenten, was ich eben gesagt habe, für Filme, Collagen etc. anzeigen, die mit ihrer Fotogalerie erstellt wurden. Wenn ich habe das an, weil es bleibt einem dann auch noch selbst überlassen, ob man ja die Collage zum Beispiel sichert oder eben auch nicht. Die andere Frage, also über die Apps kann man nicht meckern, über den Dienst kann ich überhaupt nicht meckern, weil gratis ist immer gut. Man kann sich jetzt natürlich trefflich darüber streiten, ob man seine Bilder zu Google hochladen sollte. Ich glaube, vielleicht, also Bilder, die mir wirklich, wirklich wichtig sind, ich glaube, die haben in einer Cloud nichts verloren. Wenn ich jetzt unterwegs bin und Landschaftsbilder machen mit dem Smartphone, dann habe ich persönlich gar nichts dagegen, wenn das als, ich sehe es immer als zusätzliches Backup an, auch in der Cloud landet. Und ich glaube nicht unbedingt, dass man zum Beispiel Apple oder Dropbox oder Flickr da unbedingt mehr vertrauen kann als, oder eben auch weniger vertrauen kann als Google. Google bietet mit Google Fotos einfach ein wunderbar rundes Paket an, meiner Meinung nach, was auch direkt Apple angreift, weil Apple mit den Apple-Geräten ja iCloud Mediathek hat, was man ja aber recht teuer zahlen muss, weil mit den 5 GB freien iCloud-Speicher kommt man nicht wirklich hin, wenn es um Fotos geht. Und da greift natürlich Google mit Google Fotos, ja, wie ich sagte, ordentlich an. Was auch noch den Vorteil bringt, dass ihr halt nicht nur auf Apple-Geräte begrenzt seid, sondern auch jedes Android-Gerät nutzen könnt. Was könnt ihr natürlich mit Flickr auch, aber das bleibt euch halt selbst überlassen. Oder ihr habt einen eigenen NAS-Server oder eine eigene Cloud oder was auch immer. Was ein wenig schade ist, aber das liegt natürlich daran, dass im Prinzip keinerlei Google-Apps auf Windows Phone zu finden sind. Windows Phone ist da ausgenommen. Und wenn ihr Windows Phone mit einbeziehen wollt, zum Beispiel ein iPad habt, oder ein Mac habt, ein Android-Tablet und ein Windows Phone-Smartphone, ich weiß nicht, ob es diese Konstellation da draußen gibt, dann solltet ihr vielleicht darauf umsteigen, eure Bilder zu OneDrive hochzuladen, weil dann habt ihr wirklich alle Plattformen, die ihr benutzt, mit euren Bildern versorgt. Wie gesagt, das Ganze bleibt euch selbst überlassen, aber ich finde, das ist ein echt rundes Paket und was ich definitiv nicht ungerne nutze, jedenfalls für eine bestimmte Definition von Bildern, wo ich für mich denke, es macht nichts, wenn die in der Cloud landen. Aber noch einmal zu sagen, das bleibt natürlich eben selbst überlassen. Ich sage danke fürs Hören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.